Zur Verurteilung der Verlockung und Entführung der DVK-Bürgerinnen durch die südkoreanischen Behörden gab die peruanisch-koreanische Freundschafts- und Kulturgesellschaft am 8. Juni eine Erklärung und der Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias und ein Mitglied der Vertrauenskommission der Demokratischen Volkspartei Nigerias, Vorsitzender der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, am 8. und 9. Juni jeweils eine Stellungnahme ab.